19. Kapitel. Jim Hawkins nimmt die Erzählung wieder auf. Die Garnison im Pfahlwerk. Sobald Ben Gunn die britische Flagge sah, blieb er stehen, zupfte mich am Arm und setzte sich nieder. »Nun«, sagte er, »da sind ja deine Freunde.« »Es ist wohl wahrscheinlicher, dass es die Meuterer sind«, antwortete ich. »Das«, rief er, »oh, an einem solchen Ort wie hier, wohin niemals ein Mensch außer dem Glücksgentleman kommt, würde Silver den Jolly Roger hissen, darauf kannst du dich verlassen. Nein, das sind deine Freunde. Es hat Hiebe gegeben und ich denk mir, deine Freunde haben die Oberhand behalten und hier sind sie nun an Land, in dem alten Pfahlwerk, das vor Jahren und Jahren von Flint gebaut wurde. Oh, der Flint, ja, der hat ein Köpfchen. Wäre nicht der Rum gewesen, er hätte niemals seinesgleichen gehabt. Er hatte vor keinem Menschen Angst, der Flint. Nur der Silver war so schlau.« »Nun ja, das kann ja sein, meinetwegen«, sagte ich. »Umso mehr Grund, dass ich mich beeile, zu meinen Freunden zu kommen.« »Nein, Matt, nur nicht so eilig. Du bist ein guter Junge, daran zweifle ich nicht, aber du bist doch schließlich nur ein Junge. Nun, Ben Gunn ist pfiffig. Rum würde mich nicht zu deinen Freunden bringen, zu denen du gehst. Rum reizt mich nicht. Erst muss ich deinen Gentleman sehen, der als Gentleman geboren war und muss sein Ehrenwort haben. Und vergiss meine Worte nicht. Man immer mit Vertrauen. So musst du zu ihm sagen. Man immer mit Vertrauen. Und dabei kannst du ihn mal zwicken.« Und wirklich zwickte er mich in demselben Augenblick zum dritten Mal in den Arm und machte dabei wieder das schlaue Gesicht. »Und wenn Ben Gunn gebraucht wird, dann weißt du, wo du ihn finden kannst, Jim. Gerade da, wo du ihn heute fandest. Und wer kommt, der soll was Weißes in der Hand haben und der soll allein kommen. Und dann noch eins. Du musst sagen, Ben Gunn, sagst du, hat seine bestimmten Gründe.« »Schön, ich glaube, ich verstehe dich. Du hast irgendeinen Vorschlag zu machen und möchtest den Squire oder den Doktor sehen und du bist an der Stelle zu finden, wo ich dich zuerst traf. Ist das alles?« »Und wann, meinst du noch?« sagte Ben. »Na, von ungefähr mittags bis 6 Glasen.« »Gut, und nun kann ich wohl gehen.« »Du wirst doch nicht vergessen«, fragte er ängstlich. »Man immer Vertrauen und seine besonderen Gründe, so musst du sagen. Seine besonderen Gründe, das ist die Hauptsache. Na, dann denke ich, du kannst gehen.« Er hielt mich aber noch immer am Arm fest und fuhr fort. »Und Jim, solltest du Silver sehen, so wirst du doch Ben Gunn nicht verraten. Nein, sagst du, keine 4 Pferde würden sie aus dir herausziehen? Und wenn die Piraten sich am Strande lagern, Jim, was würdest du dazu sagen, wenn's morgen früh Witwen gäbe?« Hier wurde er durch einen lauten Knall unterbrochen und eine Kanonenkugel sauste durch die Bäume, riss Äste herunter und schlug in den Sand ein, keine 100 Schritte von der Stelle, wo wir standen und sprachen. Im nächsten Augenblick waren wir beide in verschiedenen Richtungen davongelaufen. Eine Viertelstunde lang donnerte ein Schuss nach dem anderen über die Insel. Kanonenkugeln fuhren krachend durch die Bäume. Ich lief von einem Versteck zum anderen, fortwährend von diesen schrecklichen Wurfgeschossen verfolgt. Wenigstens kam es mir so vor. Aber gegen Ende des Bombardements war ich doch wieder etwas zuversichtlicher geworden, obgleich ich mich noch immer nicht in die Nähe des Pfahlwerks wagen durfte, wo die Kugeln am häufigsten einschlugen. Nachdem ich einen Umweg in östlicher Richtung gemacht hatte, kroch ich schließlich wieder unter die Bäume am Strande. Die Sonne war eben untergegangen, die Seebrise rauschte durch das Laub des Waldes und kräuselte die graue Oberfläche des Ankerplatzes. Die Ebbe hatte große Fortschritte gemacht und weite Strecken Land lagen frei. Nach der Hitze des Tages war die Luft kühl geworden und ich fühlte ihre Kälte durch meine Jacke hindurch. Die Hispaniola lag noch immer an derselben Stelle vor Anker, aber von der Spitze ihres Hauptmastes flatterte der Jolly Roger, die schwarze Seeräuberflagge.